Josef Goebbels macht in den ersten Jahren des Dritten Reiches viele Fehler in seiner Filmproduktion. Den ersten bereits am 27. März 1933. Vor den Repräsentanten der deutschen Filmindustrie verkündet er im Berliner Hotel Kaiserhof, nach welchen vier Filmen sich die deutschen Cinematografen in Zukunft zu richten haben. Panzerkreuzer Potjomkin, Anna Karenina, Die Nibelungen und Der Rebell. Das sind allesamt Filme, die maßgeblich von Juden gemacht worden sind. Die deutschen Filmemacher können nur noch fassungslos mit dem Kopf schütteln. Die Kette der peinlichen Fehleinschätzungen reißt nicht ab. Goebbels versucht, den deutschen Filmstar Renate Müller mit Adolf Hitler zu verkuppeln. Die mutige Frau lehnt dankend ab. Goebbels will den Juden Fritz Lang vom Führer zum Ehrenarier erklären lassen und dann zum Chef der deutschen Filmindustrie machen. Lang flieht noch am Tag des Angebotes ins Ausland. Mit Supergagen in Devisen ihrer Wahl bietet Josef Goebbels der international erfolgreichen Marlene Dietrich an, Filme in Deutschland zu produzieren. Die Dietrich denkt nicht daran. Nachdem sich Goebbels wegen seiner Affären mit Filmsternchen im Volksmund bereits den Spitznamen Der Bock von Babelsberg eingehandelt hat, ereilt den Propagandaminister das Groschenheft Romantische Missgeschick, sich wirklich in eine dieser Damen zu verlieben. Lida Barova. Goebbels will alles hinschmeißen, seine Ehe und seine Ministerposten. Der Führer muss ihn zur Raison bringen. Die ganze Filmbranche amüsiert sich bestens über die Barova-Krise.